Der Overreiter, sind er da? Die Himbi muss man auf ihr kleines Mädchen. Man könnte ja zwischendurch was spielen, Franz. Spiel doch mal der Funk, du. Ja, lass uns was spielen. Dann lass uns mal. Was denn? Spiel den Bäcker Blues. Ja, pass mal auf. Junge. Nun, eine Spezialeinlage für unser wertes Publikum. Voilà. Wenn wir beide ganz allein im Probenraum sind, dann sonst keiner mehr, der Albert und ich, dann spielen wir immer dieses Lied. Alle. Ganz für uns zwei allein. Wir sind ja der gleiche Jahrgang.